Говорит Господь Саваоф. So spricht der Herr der Herrscharen. Бог Израилев. Der Gott Israels. Все сожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим, давайте я сейчас по-русски скажу. Mm-hmm. Okay. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь им дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Скажи со мной, чтобы мне было хорошо. Damit es mir gut geht. Я сейчас по-немецки мне понимаю. Also der Vers 21 bis 24. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels. Bringt nun eure Opfer zu euren Schlachtopfer hinzu und esst das Fleisch. Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und ihnen nichts befohlen in Bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen. Gehorcht meine Stimme, so will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, denn ich euch wohl, dann, damit es euch wohl ergehe. 24 стих говорит, но они не послушали и не преклонили ухо своего. Aber sie gehorchten und nicht und neigten ihre Ohren nicht zu. И жили по внутреннему и упорству злого своего сердца. Und lebten nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens. И стали ко мне спиной, а не лицом. Und sie wandten mit dem Rücken zu und nicht das Angesicht. Друзья мои, meine Freunde, смотря на свою христианскую жизнь, wenn ich auf mein christliches Leben so zurückschaue, я вижу, что успех приходит, когда мы слышим его голос. Habe ich festgestellt, dass der Erfolg erst dann kommt, wenn wir seine Stimme hören können. Как я научился играть на саксофоне? Also wie habe ich gelernt, Saxophon zu spielen? Писание нам говорит, хорошо быть братьями вместе. Also die Schrift sagt uns, es ist gut, den Geschwistern zusammen zu sein. Это написано в Псалме, аминь. So steht es im Psalm. Amen. Но следующий стих после этого более важный. Там написано: ибо отсюда придет благословение. Es ist gut, den Brüdern zusammen zu sein. Und der nächste Vers ist noch wichtiger. Er sagt: denn davon entspringt der Segen. Сейчас было объявление об ячейках. Вы знаете, как это важно? Also es gab eine Ankündigung bei der Moderation über die Kleingruppen. Wisst ihr, wie wichtig das ist? Если ты хочешь быть благословенным, ты должен ходить на домашнюю группу. Also wenn du gesegnet sein möchtest, musst du zu den kleinen Gruppen hingehen. Так говорит Псалом, что отсюда приходит, откуда? Из общения. Denn so steht es im Psalm. Denn woher kommt der Segen? Das kommt aus der Gemeinschaft miteinander. Иисус хочет говорить через наших братьев, через наших сестер. Also Jesus möchte über unsere Brüder und Schwestern zu uns reden. Как людей всего мира дьявол использует, бесы используют и говорят через них, высвобождают. Sie saßen da und haben Tee getrunken. И один брат просто другому говорит. Просто und, так говорит. Und er sagt, ein Bruder zu dem anderen. sagt. И будет хорошо. Und dann wird es euch gut gehen. Я услышал. Wenn du eine CD kaufst. Meine Freunde, lass uns beten. Просто, знаете, Wendet что? Euch an Jesus, aber wisst ihr einfach, очень важно с ним